Ich habe zu ihm gesagt, sag mir die Wahrheit. Und er hat gesagt, welche Wahrheit? Und etwas in seinen Notizblock gezeichnet. Er hat es mir hinterher gezeigt. Es war ein langer, langer Zug mit einer großen schwarzen Rauchwolke. Und er beugte sich aus dem Zugfenster und winkte mit dem Taschentuch. Ich habe ihm in die Augen geschossen. So ist es gewesen. Hörspiel nach dem Roman Estato Cossi von Natalia Ginzburg. Bearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Er hatte mich gebeten, ihm eine Thermosflasche für die Reise fertig zu machen. Ich bin in die Küche gegangen und habe Tee gekocht. Ich habe Milch und Zucker dazu getan und ihn in die Thermoskanne gefüllt. Dann habe ich den Becher fest zugeschraubt und bin ins Arbeitszimmer zurück. Dann hat er mir die Zeichnung gezeigt und ich habe den Revolver aus seiner Schreibtischschublade genommen. Ich habe ihm in die Augen geschossen. Dann habe ich mir Regenmantel und Handschuhe angezogen und bin gegangen. Ich habe in der Bar einen Kaffee getrunken und bin durch die Stadt gelaufen. Der Tag war kühl und es wehte ein leichter Wind, der nach Regen schmeckte. In den Anlagen habe ich mich auf eine Bank gesetzt, die Handschuhe abgestreift und meine Hände betrachtet. Ich habe den Ehering abgenommen und eingesteckt. 4 Jahre waren wir Mann und Frau. Er hatte mir gesagt, er wolle mich verlassen. Doch dann ist unsere Tochter gestorben und deshalb sind wir zusammengeblieben. Wo fährst du hin? Er wollte, dass wir noch ein Kind bekommen. Das würde mir gut tun. Aber es gelang uns nicht, noch ein Kind zu bekommen. Wo fährst du hin? Ich kam dazu, wie er Koffer packte. Er hat gesagt, er führe nach Rom, um mit einem Rechtsanwalt über einen Fall zu entscheiden. Er wisse nicht genau, wann er zurückkäme, in 14 Tagen, in einer Woche. Er wisse es nicht. Alberto, sag mir die Wahrheit. Welche Wahrheit, hat er gesagt. Und ich habe gesagt, ihr fahrt zusammen weg. Und er hat gesagt, wer zusammen? Du fantasierst. Es ist mir lieber, ich weiß die Wahrheit. Wie auch immer. Er hat zu lachen angefangen und gesagt, Verità va cercando, che si cara come sa chi per lei vita rifiuta. Ich werde zum Polizeipräsidium gehen. Ich werde versuchen zu erklären, wie die Dinge sich in etwa zugetragen haben. Es wird nicht leicht sein. Man wird beim ersten Tag beginnen müssen, als wir uns bei Dr. Gaudenzi zu Hause kennengelernt haben. Er spielte mit Dr. Gaudenzis Frau vierhändig Klavier und sang Lieder im Dialekt. Er sah mich an. Dann hat er mit Bleistift eine Zeichnung meines Gesichts in seinen Notizblock gemacht. Ich habe gesagt, sie schienen mir recht ähnlich. Doch er hat Nein gesagt und das Blatt herausgerissen. Dr. Gaudenzi hat gesagt, es gelingt ihm nie, Frauen zu porträtieren, die ihm gefallen. Alberto hat mich in die Pension zurückbegleitet und gefragt, ob er mich am nächsten Tag besuchen und mir einen französischen Roman mitbringen dürfe. Er kommt. Eines Tages kommt er. Ganz sicher. Tags darauf ist er gekommen. Wir sind ein wenig spazieren gegangen und haben uns dann in einen Café gesetzt. Ich werde ja sagen. Er hat mich mit lustigen, leuchtenden Augen angeschaut. Ich dachte, er sei verliebt in mich. Der Ärmste. Er wird mich fragen, ob ich ihn heirate. Ich werde Nein sagen. Und dann wird er mich fragen, ob wir Freunde bleiben können. Und er wird mich weiterhin ins Theater ausführen. Und eines Tages wird er mir einen Freund von sich vorstellen, einen viel jüngeren. Und der wird sich dann in mich verlieben. Und den werde ich dann heiraten. Wir werden viele Kinder haben. Und Alberto... Ich werde wird uns besuchen und zu Weihnachten einen großen Panettone mitbringen. Alberto wird froh, aber eines wenig melancholisch sein. Ich habe mir immer eine Menge vorgestellt, wenn ich in der Pension auf meinem Bett gelegen habe. Eine finstere Pension mit dunklen Tapeten. Im Zimmer neben meinem hat die Witwe eines Oberst gewohnt. Jedes Mal, wenn ich einen Stuhl verrückt oder das Fenster geöffnet habe, hat sie mit einer Bürste an die Wand geklopft. Morgens habe ich früh aufstehen müssen, um zur Schule zu eilen, an der ich unterrichtete. Ich habe mich rasch angezogen, ein Brötchen gegessen und mir auf dem Spirituskocher ein Ei gekocht. Wütend hat die Witwe mit ihrer Bürste an die Wand geklopft. Ich bin auf die Straße gestürzt und während ich in der eisigen Morgenluft auf die Straßenbahn gewartet habe, habe ich mich damit unterhalten, Geschichten zu erfinden, die mich wärmten. Einem Mädchen bereitet es großes Vergnügen, zu denken, dass ein Mann vielleicht in sie verliebt ist. Und auch wenn sie selbst nicht verliebt ist, wirkt es dann so, als wäre sie es. Und sie wird hübscher, bekommt strahlende Augen, einen leichten Schritt und eine heitere, sanftere Stimme. Mein Vater ist seit über 20 Jahren in Maona Landarzt. Er ist ein großer, fetter, alter Mann, der leicht hinkt und sich beim Gehen auf einen Stock aus Kirschholz stützt. Meine Mutter ist eine kleine Frau mit einem großen Kranz weißer Haare. Mein Vater wird kaum noch geholt, weil er alt ist und sich mühsam bewegt. Die Leute holen stattdessen den Arzt aus Cavapietra, der Motorrad fährt und in Neapel studiert hat. Meine Eltern verbringen die Tage in der Küche, wo sie mit dem Tierarzt und dem Gemeinderat Schach spielen. Wenn ich sonntags in Maona ankomme, setze ich mich an den Ofen und bleib den ganzen Sonntag bis zur Abfahrtzeit dort sitzen. Ich habe Alberto erzählt, wie ich in Maona gelebt habe, bevor ich in die Stadt kam. Ich habe ihm erzählt, wie mein Vater mir mit dem Stock auf die Finger schlug und ich mich in die Kohlenkammer verkrochen und geweint habe, oder wie ich Sklavin oder Königin unter der Matratze versteckt habe, um nachts darin zu lesen. Alberto hat mir nie etwas von sich erzählt. Er hat mir gesagt, er wohne mit seiner Mutter zusammen, die alt und krank sei. Dr. Gaudenzis Frau hat mir erzählt, Albertos Mutter sei eine stinkreiche, verrückte Alte, die ihre Tage damit verbringe, Sanskrit zu studieren und mit einem elfenbeinernen Mundstück Zigaretten rauche und niemanden sehe, außer einem Dominikanermönch, der jeden Abend komme, um ihr die Paulusbriefe vorzulesen. Alberto spricht nicht gern von sich. Seine Augen werden trüb, wie es bei kranken Vögeln geschieht. Wenn ich ihn nach seiner Mutter, seiner Arbeit oder nach seinem Leben frage. Er hat mir nie gesagt, dass er in mich verliebt sei, aber ich habe es geglaubt, weil er mich oft in der Pension besucht hat und mir Bücher und Pralinen mitgebracht hat. Ich habe gedacht, er sei vielleicht schüchtern. Also habe ich gewartet, dass er sagen würde, er sei in mich verliebt, um es Francesca zu erzählen. Francesca hat immer so viel zu erzählen. Und ich nie etwas. Dann habe ich Francesca erzählt, er sei in mich verliebt, obwohl er mir nichts gesagt hat, weil er mir braune Wildlederhandschuhe geschenkt hat. Und an dem Tag war ich mir sicher, dass er mich lieb hat. Und ich habe ihr gesagt, dass ich ihn nicht heiraten wolle, weil er zu alt sei. Ich wusste zwar nicht genau, wie alt, aber er war bestimmt über 40 und ich damals erst 26. Und dann ist der Sommer gekommen und ich bin nach Maona gefahren und habe darauf gewartet, dass er mir schreibt. Aber er hat mir nie geschrieben, außer einer Karte, auf der nur sein Name stand, von einem Dorf am See. Als ich in die Stadt zurückgekehrt bin, habe ich auf Alberto gewartet. Er muss sich vorstellen können, dass ich zurück bin. Die Schule hat doch wieder angefangen. Doch er ist nicht gekommen. Jeden Abend habe ich mich gekämmt und mich gepudert und mich hingesetzt und auf ihn gewartet, in meinem Zimmer in der Pension. Aber er ist nicht gekommen und dann bin ich schlafen gegangen. Jeden Abend habe ich auf ihn gewartet. Jeden Abend. Und so habe ich mich dann in ihn verliebt. Wenn er mich fragt, werde ich ja sagen. Wenn er mich jetzt fragt, ob ich ihn heirate, werde ich ja sagen. Und dann werden wir immer zusammen sein. Und dann weiß ich zu jeder Stunde, wo er ist und was er tut. Und dann weiß ich in jeder Minute, wo er ist und was er tut. Irgendwann habe ich ihn auf der Straße getroffen. Ich habe ihn von Weitem gesehen mit seiner Ledertasche und dem offenen, flatternden Regenmantel. Er war sehr froh und wir sind zusammen ins Café gegangen. Er hat gesagt, er habe viel zu tun, dass er deswegen noch nicht zu mir in die Pension gekommen sei, dass er aber oft an mich gedacht habe. Er hat mich gefragt, wie ich den Sommer verbracht habe und ob ich mich in der Kohlenkammer versteckt habe. Und dann haben wir zusammen gelacht. Ich habe ihn gefragt, wie er den Sommer verbracht habe. Er hat einen müden, geistesabwesenden Ausdruck angenommen und gesagt, dass er nur auf den See geblickt habe. Wir haben dann wieder angefangen, uns fast jeden Tag zu sehen. Und wenn ich in die Pension zurückgekehrt und in mein Zimmer hinaufgegangen bin, habe ich mich gefragt, ob er in mich verliebt sei und ob ich in ihn verliebt sei. Ich habe nichts mehr verstanden. Ich dachte an seine kleinen, schmalen Hände, die etwas in den Notizblock zeichneten, und die grauen Locken, die das hagere Gesicht einrahmten, und den kleinen, schmächtigen Körper in dem weißen Regenmantel, der durch die Stadt ging. Ich dachte den ganzen Tag daran. Ich habe nichts mehr verstanden. Im Klassenzimmer mit der Landkarte von Asien und dem Papstbild las ich 18 kleinen Mädchen Xenophon vor, aß im Speisezimmer der Pension und stieg samstags an der Porta Vittoria in den Bus und hatte das Gefühl zu verblöden, weil es mir nicht gelang, für irgendwen oder irgendwas Interesse aufzubringen. Ich habe nichts mehr verstanden. Ich fühlte mich nicht mehr so sicher, dass er mich liebte. Ich bin auf mein Zimmer gegangen und ich habe geweint. Es war das erste Mal, dass ich um einen Mann geweint habe. Und da habe ich gedacht, dass ich ihn wohl liebe, wenn ich so weine. Wenn er mich fragt, werde ich ja sagen. Wenn er mich jetzt fragt, ob ich ihn heirate, werde ich ja sagen. Und dann werden wir immer zusammen sein. Und dann weiß ich zu jeder Stunde, wo er ist und was er tut. Und dann weiß ich in jeder Minute, wo er ist und was er tut. Wir werden Liebe miteinander machen. Doch als ich dachte, dass wir dann auch Liebe miteinander machen würden, schauderte mich. Und daraufhin sagte ich mir, dass ich vielleicht doch nicht verliebt war. Ich habe nichts mehr verstanden. Wir waren zusammen wie zwei Freunde und redeten. Er wollte nicht von sich sprechen. Er wollte nur, dass ich redete. Er aber hat nichts gesagt. Und mir war, als langweilte er sich an den Tagen, an denen ich traurig war und schwieg. Und dann überkam mich die Furcht, er könne mich nicht mehr besuchen. Und ich strengte mich an, fröhlich zu sein. Er aber hat nichts gesagt. Doch wenn ich ihn dann verließ, war ich müde und legte mich aufs Bett und dachte an die Fantasien, die ich mir früher ausgemalt hatte. Jetzt war ich viel zu verblödet, um mir Fantasien auszumalen. Er aber hat nichts gesagt. Einmal hat er mir gesagt, es gelinge ihm nie, irgendetwas ernsthaft zu betreiben. Er zeichne, sei aber nie ein guter Maler geworden. Er spiele Klavier, habe es aber nie so weit gebracht, gut zu spielen. Er sei Anwalt, habe es aber nie nötig gehabt, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er hat mir gesagt, er sei wie ein Korken, der im Meer auf dem Wasser schwimmt. Die Wellen schaukeln ihn zwar angenehm hin und her, doch er wird niemals wissen können, was auf dem Grund des Meeres ist. Als seine Mutter starb, brach er völlig zusammen. Er hat sie eines Morgens tot im Bett gefunden. Einige Tage danach hat Alberto mir ein Kärtchen geschickt. Er fühle sich noch nicht bereit auszugehen und bitte mich, ihn zu Hause aufzusuchen. Ich traf ihn an mit langen Bartstoppeln, zerrauften Haaren und in der Schlafanzugjacke. Er hatte mit dem Dienstmädchen gestritten und das Dienstmädchen hatte gekündigt. Er hat versucht, den Ofen anzuzünden, aber er hat immer nur Zeitungspapier zusammengeknüllt und ihn nicht angebracht. Schließlich habe ich den Ofen geschürt und wir haben uns daneben gesetzt und er hat mir ein Jugendbildnis seiner Mutter gezeigt. Ich habe das Zimmer betrachtet und den Ofen und ich habe mich so ruhig und heiter gefühlt wie lange nicht mehr. Doch dann hat er mich nicht mehr aufgefordert, zu ihm nach Hause zu kommen. Stattdessen sind wir am Fluss spazieren gegangen oder saßen lange im Café. Und es gab nie ein Wort oder eine Geste der Liebe zwischen uns. Dann habe ich ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Es war mir ein Bedürfnis wie Essen oder Trinken. Und außerdem habe ich auf einmal gedacht, dass man immer die Wahrheit sagen muss, auch wenn es sehr schwierig ist. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Ich habe mich umgedreht, um ihn anzuschauen, nachdem ich gesprochen hatte, und habe sein erschrockenes, trauriges Gesicht gesehen. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Da habe ich begriffen, dass er mich nicht liebt. Er hat sein Taschentuch hervorgezogen und mir die Tränen getrocknet. Er hat mir gesagt, dass er seit vielen Jahren in eine Frau verliebt sei. Er könne sie aber nicht heiraten, weil sie schon verheiratet sei. Es komme ihm aber so vor, als könne er niemals mit einer anderen Frau leben. Dumme, grausame Augen. Diese Frau. Klein und abgehärmt. Und verbraucht. Diese Frau. Müde Augen. Besorgtes Gesicht. Diese Frau. Warum diese Frau? Groß. Männlich. Ich werde Nein sagen, wenn er mich. Lange energische Schritte. Diese Frau. Mit ihrem Pekinesen auf dem Arm. Warum diese Frau? Rosa gepudert. Weicher, voller Busen. Diese Frau. Mit ihrem Schmuck. Eines Tages. Seidenkleid. Mit ihrem Gähnen. Wenn sie lässig ihre Strümpfe abstreift. Als er mich gefragt hat, ob ich ihn heiraten wolle, habe ich ja gesagt. Aber ich habe ihn gefragt, wie er es denn mit mir aushalten würde, wenn er doch in eine andere Frau verliebt sei. Und da hat er gesagt, wenn ich ihn sehr lieb hätte und mutig sei, könnten wir es vielleicht sehr gut miteinander haben. Außerdem gäbe es viele solcher Ehen. Ich habe noch mehr darüber wissen wollen, was er für mich empfindet, aber es ist mir nicht gelungen, lange über wichtige Dinge mit ihm zu sprechen. Es hat ihn gelangweilt, den Dingen und den Worten auf den Grund zu gehen, sie in alle Richtungen zu drehen und zu wenden, wie ich es tue. Und wenn ich anfing, von dieser Frau zu reden, haben sich seine Augen getrübt und seine Stimme hat müde und fern geklungen, und er hat mir nur gesagt, sie sei eine böse Frau und habe ihn viel leiden lassen. Und jetzt wolle er nicht mehr daran denken. Wir werden bald heiraten. Und dann werden wir Liebe miteinander machen müssen. Bevor wir geheiratet haben, hat es ihm Spaß gemacht, wenn wir ins Café oder spazieren gegangen sind. Er hat mein Gesicht in seinen Notizblock gezeichnet. Doch nachdem wir geheiratet haben, hat er mein Gesicht nicht mehr gezeichnet. Er hat Tiere gezeichnet und Züge. Ich habe ihn gefragt, zeichnest du Züge, weil du fort willst? Er hat angefangen zu lachen und Nein gesagt. Aber einen Monat nach unserer Hochzeit ist er gegangen. Er ist 10 Tage fort gewesen. Er hat gesagt, er mache mit Augusto eine kleine Reise, um die Orte wiederzusehen, wo sie als Jungen die Bauernhöfe durchstreift haben. Albertos Arbeitszimmer war abgeschlossen. Er schließt es jedes Mal ab, wenn er fortgeht, und steckt den Schlüssel in die Tasche. Ich habe ihn gefragt, warum, und er hat geantwortet, in der Schreibtischschublade liege ein geladener Revolver. Die Schublade besitze kein Schloss, deshalb schließe er das Zimmer ab. Nicht wegen des Revolvers. Er schließt sein Zimmer nicht wegen des Revolvers ab. Warum diese Frau? Diese Frau. Ich habe nichts vor ihm zu verstecken. Alles habe ich ihm von meinem Leben erzählt. Warum diese Frau? Und ich habe alles von mir abfallen lassen, was nichts mit ihm zu tun hat. Diese Frau. Unsere Ehe ist eine Katastrophe. Wenige Tage, nachdem er abgereist war, traf ich Augusto auf der Straße. Warum diese Frau? So habe ich erfahren, dass Alberto mich angelogen hatte. Unsere Ehe ist eine einzige Katastrophe. Ich habe zu Abend gegessen und mich ins Bett gelegt. Diese Frau. Ich muss daran denken, wie wir Liebe machen. Warum diese Frau? An die zärtlichen, krampfhaften Worte, die er mir sagt. Er ist mit dieser Frau weggefahren. Dann schlief er ein. Warum diese Frau? Und ich fühle seinen ruhigen Atem im Dunkel neben mir. Ich liege noch lange wach und suche alle Worte zusammen, warum diese Frau? Die er zu mir gesagt hat. Jetzt. Diese Frau. Warum diese Frau? Sie machen Liebe jetzt. Ich mache nicht gern Liebe. Aber es gefällt mir, im Dunkeln wach zu liegen und mir alle seine Worte wieder vorzusagen. Und er sagt ihr die gleichen Worte. Ich fror und konnte nicht einschlafen. Im Dunkeln schlugen meine Zähne aufeinander. Mit wem warst du weg? Eines Abends kam er zurück. Augusto ist hier geblieben. Mit wem warst du weg? Allein, hat er gesagt, ich war allein weg. Er ist zu mir gerückt und hat sich an meinen Körper geschmiegt. Ist sie eine böse Frau, habe ich gefragt. Stumme, heiße Tränen rannen über mein Gesicht. Er hat mein Gesicht mit der Hand berührt und sich noch fester an mich gepresst. Frag mich nichts. Nie. Du bist das Einzige, was ich habe. Denk daran. Sein Kopf lag an meiner Schulter und ich berührte mit der Hand seine dichten, struppigen Locken und sein hageres, warmes Gesicht. Du bist das Einzige, was ich habe. Denk daran. Wir haben uns geliebt und zum ersten Mal habe ich mich nicht vor ihm geekelt. Du bist das Einzige, was ich habe. Denk daran. Einige Monate später ist er wieder weggefahren. Ich habe ihn nichts gefragt. Er hat zu mir gesagt, ich komme in 2 Wochen zurück. Als er ging, habe ich ihm zugelächelt. Ich habe mich vor den Spiegel gesetzt und mir die Haare gebürstet. Ich habe immer noch dieses idiotische Lächeln gelächelt. Ich war schwanger und mein Gesicht war fett und bleich. Du bist das Einzige, was ich habe. Denk daran. Ich fragte ihn nichts. Er ist spät abends heimgekommen und ich habe ihn nichts gefragt. Ich hatte so lange auf ihn gewartet, dass sich das Schweigen in mir verdichtet hatte. Augusto? Wie ist diese Frau? Er ist das 2. Mal weggefahren und am selben Abend ist Augusto zu mir gekommen. Er ist den ganzen Abend geblieben und hat mir gesagt, Alberto habe ihn gebeten, mir ab und zu Gesellschaft zu leisten. Wie ist diese Frau? Frau, sagte er. Welche Frau? Die Frau, die mit Alberto verreist. Sie heißt Giovanna, hat er gesagt. Ein beliebiges Gesicht, nichts Außergewöhnliches. Ist sie nicht sehr schön, habe ich gefragt. Ich glaube schon, hat er gesagt. Wenigstens war sie einmal schön, als sie noch jünger war. Dann ist sie jetzt nicht mehr so jung. Warum habt ihr bloß geheiratet, hat er gesagt. Er wird mich fragen, ob ich ihn heirate. Ich werde Nein sagen. Jeden Tag eile ich in die Stadt. Die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen. Und dann wird er mich fragen? Ich habe mir vorgestellt, dass Augusto sich in mich verliebt und mein Geliebter wird. Ich treffe ihn in einem Hotel. Ob ich ihn heirate? Und ich komme später spät nach Hause. Doch als Augusto mich einige Abende später wieder besucht hat, habe ich ihn angeschaut. Sehr spät. Alberto wartet auf mich. Und ich habe mich dessen geschämt, was ich gedacht habe. Alberto wartet den ganzen Abend. Er hat mein Wollknäuel aufgehoben. Und dann wird, wenn es heruntergefallen ist, und hat seine Pfeife gestopft und sie angezündet und mit einem Streichholz die Asche herausgekratzt und ist auf dem Teppich auf und ab gegangen. Alberto wartet den ganzen Abend und ich habe mir vorgestellt, wie wir in einem Hotelzimmer Liebe miteinander machen und bin rot geworden vor Scham. Er blickt mir angstvoll ins Gesicht, um herauszufinden, wo ich gewesen bin. Du bist das Einzige, was ich habe. Denk daran. Ich bin ins Bett gegangen und eingeschlafen. Als Alberto kam, bin ich aufgewacht. Ich habe zu ihm gesagt, ich habe keine Angst, ich möchte sterben mit meinem Kind. Und er hat geantwortet, schlaf und red keinen Quatsch, ich will nicht, dass du stirbst. Was kümmert es dich, wenn ich sterbe? Du hast Augusto und Giovanna und brauchst mich nicht. Das Kind brauchst du genauso wenig. Red keinen Quatsch, ich bitte dich, hat er gesagt. Du weißt, wie sehr ich mir unser Kind wünsche. Warum hast du nicht mit Giovanna ein Kind gemacht? Er hat tief geseufzt im Dunkeln und dann hat er gesagt, ich habe dich gebeten, nicht über diese Person mit mir zu sprechen. Sag nicht diese Person, sag Giovanna. Wie du willst, hat er gesagt. Sag Giovanna. Giovanna. Alberto, sag mir, wo du gewesen bist. Ich war in Rom wegen bestimmter Geschäfte. Allein? Oder mit Giovanna? Allein. Schwör es. Ich schlafe im Arbeitszimmer, hat er gesagt. So werden wir beide mehr Ruhe haben. Nein, Alberto, ich will nicht, dass du weggehst. Ich will nicht, dass du weggehst. Er hat mir übers Haar gestrichen. Ich habe seine Hand genommen und sie geküsst. Du glaubst nicht, wie lieb ich dich habe, habe ich gesagt. Ich könnte nie mit einem anderen Mann zusammen sein. Ich könnte weder mit Augusto noch mit sonst einem anderen Mann Liebe machen. Ich schlafe gern mit dir. Ich bin deine Frau. Ich bin froh, dass ich deine Frau bin. So ist's recht, hat er erwidert. Dann hat er die Decke genommen und ist zum Schlafen in sein Arbeitszimmer. Lange Zeit haben wir nicht mehr zusammen in einem Bett geschlafen. Das Kind ist vor 3 Jahren am 11. Januar um 3 Uhr nachmittags geboren worden. 2 Tage bin ich schreiend durchs Haus gelaufen und Alberto ist mit verschrecktem Gesicht hinter mir hergegangen. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und war schrecklich müde. Ich hatte das Kind vergessen. Ich hatte auch Alberto vergessen. Und das Einzige, was mich interessierte, war zu schlafen. Und keinen Schmerz mehr zu spüren. Ich habe das Kind vergessen. Ich wollte nicht mehr sterben. Ich habe Alberto vergessen. Ich wollte leben und hatte große Angst zu sterben. Und dann war das Kind da und auf einmal habe ich keinen Schmerz mehr gespürt. Ich habe den Kopf gehoben und auf das Kind geschaut, das rot und nackt zwischen meinen Schenkeln geweint hat. Und Alberto hat sich erleichtert und voller Freude über mich gebeugt. Und plötzlich war ich so glücklich wie noch nie in meinem Leben, ohne Schmerz in meinem Körper und mit einem Gefühl von Seligkeit und Frieden. Nach 6 Monaten habe ich begonnen, die Kleine abzustillen und ich habe ihr Brei aus Reismehl gekocht, den sie allerdings gar nicht mochte. Sie war immer noch sehr dünn, die Verdauung hat nicht recht geklappt. Dr. Gaudenzi ist sehr freundlich gewesen und häufig ihretwegen ins Haus gekommen. Mit mir ist er oft aber ungeduldig geworden, weil er fand, ich sei zu leicht zu beeindrucken und mache mir zu viele Sorgen. Ich habe mir wirklich viele Sorgen gemacht und bin jedes Mal erschrocken, wenn die Kleine Fieber hatte, bin völlig kopflos geworden und habe ihr alle Augenblicke die Temperatur gemessen und habe in einem Buch über alle Krankheiten gelesen, die Kinder kriegen können und habe mich nicht gekämmt und nicht gegessen und habe nachts nicht geschlafen. Doch so wie das Fieber nachgelassen hat, habe ich wieder Vernunft angenommen. Danach bekam ich Lust, das Kind eine Zeit lang nicht zu sehen. Etwas wie Ekel vor allen Dingen, die die Kleine umgaben. Die Klapper, die Puderdose, die über die Stühle gebreiteten Windeln, hatte mich erfasst. Und ich wäre gern mit Freundinnen ins Kino gegangen oder hätte gern einen Roman gelesen. Bis sie ein Jahr alt war, hatte die Kleine Augen von bleigrauer Farbe. Doch dann habe ich gesehen, dass sich allmählich etwas Braun unter das Bleigrau gemischt hat. Sie hatte blonde, sehr feine Haare, die ich ihr mit einer Schleife zusammengebunden habe. Sie war immer noch recht mager und blass und kein sehr schönes Kind. Nie hat sie essen oder schlafen wollen. Abends hat sie bis spät geweint und ich habe sie im Zimmer herumtragen und dazu singen müssen. Sie wollte immer das gleiche Lied, ein französisches Lied, das ich von meiner Mutter gelernt habe. Le bon roi t'a coupé, a mis sa culotte à l'envers. Le bon Saint-Éloi lui dit, oh mon roi, votre majesté est mal culottée. Alberto hat sie nicht leiden können. Wenn er sie auf den Arm genommen hat, hat sie sofort angefangen zu schreien. Sie hat immer zu mir gewollt und nie zu ihm. Er hat gesagt, ich hätte sie verföhnt und einen Quälgeist aus ihr gemacht. Er ist nie schlechter Laune wegen der Kleinen gewesen, wenn sie nicht gegessen hat oder blass war. Er hat überhaupt nicht gewusst, was die Kleine ist und hat vielleicht nicht einmal gesehen, dass sich ihre Augenfarbe verändert hat. Diese Frau. Ich habe gedacht, diese Frau. Ich bin von Eifersucht geheilt und es interessiert mich nicht mehr zu wissen, ob er sich mit Giovanna trifft oder nicht. Jetzt? Ich habe jetzt das Kind und das genügt. Sie machen Liebe. Jetzt? Manchmal hat er mich in das Arbeitszimmer gerufen und wir haben Liebe miteinander gemacht. Und er sagt ihr die gleichen Worte? Doch ich habe immer angespannt gelauscht, ob sich im Dunkeln das schwache, gereizte Weinen erhebt und mich nicht gefragt, ob ich Lust empfinde. Und er hat mich nicht gefragt, was ich fühle. Und ich habe gedacht, dass unsere Ehe ungefähr so ist wie viele andere, weder besser noch schlechter. Eines Tages bin ich mit der Kleinen spazieren gegangen. Sehr langsam sind wir in der ruhigen, lauen Sonne vorangekommen und ich habe mich sehr zufrieden gefühlt, weil die Kleine den ganzen Milchkaffee getrunken und 2 Löffel Biskuit gegessen hatte. Da habe ich Alberto gesehen, der mit einer Frau den Corso überquerte. Die Frau war groß und trug einen Lammfellmantel. Mehr habe ich nicht gesehen. Ich habe die Kleine auf den Arm genommen und bin nach Hause. Die Kleine hat sich gewunden und geschrien, weil sie laufen wollte, aber ich habe sie festgehalten und ins Haus getragen. Es wurde schon dunkel, als er nach Hause kam. Er ist ins Arbeitszimmer gegangen und hat mich gerufen. Ich bin zu ihm gegangen. Als ich ihm ins Gesicht sah, wusste ich, dass er mich auch gesehen hatte. Er hat fast ohne Stimme gesprochen. Er hat gesagt, wir beide können nicht mehr zusammenbleiben. Nein. Es ist nicht deine Schuld, hat er gesagt. Du hast alles getan, was eine Frau tun kann. Er hat mich angesehen und darauf gewartet, dass ich etwas erwidere, aber ich habe nicht gesprochen. Er hat gesagt, es ist nicht, wie du glaubst. Ich werde nicht mit dieser Person zusammenziehen. Ich muss allein sein. Es tut mir leid, dich dauernd so anzulügen. Du wirst nicht mit Giovanna zusammenziehen? Nein. Nein, hat er gesagt, ich schwör's dir. Ich werde mir ein Zimmer suchen und allein leben. Ich werde die Kleine oft besuchen. Gut, wie du willst. Er hat gesagt, du bist sehr tapfer. Er hat erschöpft ausgesehen. Dann habe ich die Kleine zu Bett bringen und ihr das Lied vom Roi d'Agobert vorsingen müssen. Sie hat ziemlich lange gebraucht, bis sie eingeschlafen ist. Zum Schluss habe ich sie in die Wiege gelegt und zugedeckt und sie noch eine Weile angesehen. Alberto ist hereingekommen, hat sich der Wiege genähert und die Kleine auch angesehen. Dann ist er wieder gegangen. Er kommt. Eines Tages kommt er. Ich kann jetzt mit mir tun, was ich will. Ich habe mich ausgezogen und meinen nackten Körper, der jetzt niemandem mehr gehörte, im Spiegel betrachtet. Ich kann mit der Kleinen eine Reise machen. Ich kann mich mit einem Mann treffen und mit ihm ins Bett gehen. Er kommt. Ich kann Bücher lesen. Ich bin zu Bett gegangen und habe noch lange mit offenen Augen im Dunkeln gelegen und gespürt, wie eine große kalte Kraft in meinem ausgestreckten Körper wuchs. Am nächsten Tag habe ich meiner Mutter geschrieben, ob sie die Kleine eine Zeit lang bei sich aufnimmt. Das hatte sich meine Mutter schon lange gewünscht. Mein Vater ist gekommen und die Kleine ist mit ihm nach Mauna abgereist. Sie hat geschrien und sich auf seinem Arm gewunden und nach mir gerufen. Ich bin vom Fenster weggegangen und habe mir mit beiden Händen die Ohren zugehalten. Ich hatte das Bedürfnis, mich auszuruhen und eine Zeit lang nicht mehr das Lied vom Roi Dagobert zu singen. Am nächsten Tag ist Augusto gekommen. Es war ein heller, windiger Nachmittag und am Himmel sind große, schwere Wolken dahingezogen. Er hat mich gefragt, ob ich ein wenig spazieren gehen wolle, und ich habe ja gesagt. Wir sind am Fluss entlang. Dann haben wir die Brücke überquert und sind ein grasbewachsenes Sträßchen hinauf bis zu einem Platz, von dem aus man über die ganze Stadt sieht. Der Wind hat mir die Haare zerzaust und an Augustos Schal gezerrt und ihm einzelne Haarsträhnen in sein versunkenes und gleichgültiges Gesicht geweht. Ich habe gedacht, vielleicht gehe ich mit ihm ins Bett. Und dies zu denken, hat mir ein Gefühl von Ruhe gegeben. Ich weiß nicht warum. Es hat mir ein Gefühl von Entspanntheit und Ruhe gegeben. Ich habe ihn angesehen und gespürt, dass ich überhaupt keine Lust habe, Liebe mit ihm zu machen. Ich habe seinen schwarzen Schnauzbart betrachtet und das harte, einsame Gesicht und die große, von der Kälte gerötete Nase. Aber ich habe gedacht, dafür ist ja noch Zeit. Er hat zu mir gesagt, ihr habt also beschlossen, nicht mehr zusammenzuleben, du und Alberto. Nein, habe ich gesagt, er hat es beschlossen. Den Tabaksbeutel zwischen den Oberschenkeln hat er angefangen, seine Pfeife zu stopfen. Ich möchte dich um etwas bitten. Du siehst Giovanna doch manchmal. Ich möchte, dass du ihr sagst, sie soll zu mir kommen. Ich will sie nur eine Minute sprechen. Ich habe so viel an sie gedacht. Er hat gesagt, ich glaube nicht, dass Alberto erfreut ist, wenn du dich mit ihr triffst. Er hat geraucht und in die Ferne geblickt. Augustos Schal hat sich schwach im Wind bewegt und sein großes, verschlossenes und ernstes Gesicht hat mich beruhigt. In der Stadt habe ich mich von ihm verabschiedet und bin nach Hause. Als Alberto kam, habe ich ihn gefragt, wann er beschlossen habe, auszuziehen. »Hast du es sehr eilig, mich loszuwerden?« Nein, habe ich gesagt, lass dir ruhig Zeit. Doch nach dem Abendessen ist er ins Arbeitszimmer und hat begonnen, alle seine Dinge in einen Überseekoffer zu packen. Eines nach dem anderen hat er seine Bücher hineingelegt, nachdem er sie sorgfältig abgestaubt hatte, und hat auch die Napoleonbüste und alle seine Kriegsschiffe verstaut. Ich bin in die Küche kehren gegangen und habe mich ins Bett gelegt. Es war an einem Sonntag. Augusto hat mir am Morgen telefonisch Bescheid gesagt. Am Nachmittag hat er Alberto abgeholt und ihm gesagt, er wolle ihm bei sich zu Hause Schallplatten vorspielen. Ich habe mich gekämmt und gepudert und hingesetzt und gewartet. Plötzlich haben die Glocken des Gartentores geläutet. Ich habe auf den Öffner gedrückt und das Klicken gehört. Dann schritt er auf dem Kies der Gartenwege. Meine Hände waren kalt und schweißnass. Ich habe die Zähne zusammengebissen und den Speichel hinuntergeschluckt und Giovanna ist hereingekommen. Und wir haben uns im Wohnzimmer voreinander hingesetzt. Giovanna. Ich habe sogleich bemerkt, dass sie sehr eingeschüchtert war. Und das hat die Dinge erleichtert. Das also ist Giovanna. Sie hat ihren ziemlich schäbigen und sehr alten Lammfellmantel getragen. Einen Hut hatte sie nicht auf. Sie hat die Handschuhe in den Händen gehalten und ist mit übereinander geschlagenen Beinen in dem Sessel am Fenster gesessen. Das also ist Giovanna. Ich habe immer gedacht, sie hat etwas Vulgäres. Ich habe immer an eine grell angemalte Frau gedacht, doch sie hat überhaupt nichts Vulgäres. Sie ist sehr schön. Erst nach einigen Minuten habe ich erkannt, dass sie sehr schön ist. Ihr Gesicht bleich und kalt und die breiten, ungeschminkten Lippen haben still gelächelt. Die Zähne klein und gesund, der Kopf lang und schmal, mit schwarzen, graumelierten Haaren, die sie mit Haarnadeln aufgesteckt getragen hat, war leicht zur Seite geneigt. Sie hat blaue Augen. Sie hat gesagt, wo ist die Kleine? Sie ist nicht da. Sie ist bei meiner Mutter auf dem Land. Schade, hat sie gesagt. Ich hätte sie gerne einmal gesehen. Ich habe sie gebeten, herzukommen. Das mag Ihnen seltsam erschienen sein. Sie hat gesagt, könnten wir uns nicht duzen. Es wäre so viel einfacher. Ich habe dich gebeten, herzukommen. Ich habe nichts Besonderes zu sagen, es war Neugier, sonst nichts. Sie hat mir schweigend zugehört, mit übereinander geschlagenen Beinen, die abgetragenen Handschuhe in den schmalen Händen. Ich habe nichts Besonderes zu sagen. Ich habe keine Absicht, mich auf die Knie zu werfen und um Mitleid zu flehen. Ebenso wenig will ich dir Beschuldigungen ins Gesicht schleudern. Ich hasse dich nicht, ich glaube nicht. Ich weiß, dass es nicht zu ändern ist. Alberto wird fortgehen. So könnt ihr euch öfter treffen. Und er wird nicht gezwungen sein, mich anzulügen. Sie hat sich den Lammfellmantel ausgezogen und gesagt, es ist warm hier. Sie hat ein grünes Strickkleid darunter getragen und auf der linken Brust war mit rotem Garn ein großes G aufgestickt. Es war kein schönes Kleid. Ihre Brüste waren groß und schwer und die Hüften breit und rund und die Arme und Beine waren dünn. Wir haben zusammen Tee getrunken und Kekse gegessen. Und sie hat gesagt, sie fände sie gut. Ich habe gedacht, sie könnte jetzt wieder gehen. Hast du ihn sehr lieb? Ja, hat sie gesagt. Sehr. Sie hat die Tasse auf den Tisch gestellt und ist aufgestanden. Ich bin auch aufgestanden. Sie hat gesagt, es sind 11 Jahre. Ich könnte ihn nicht verlassen. Und auf einmal haben Tränen in ihren Augen gestanden. Ich könnte nicht, hat sie gesagt. Wirklich, ich habe so oft daran gedacht. Und ich habe ihn betrogen und ihn angelogen, ihm böse Sachen gesagt und wir haben uns getrennt. Dann haben wir wieder angefangen, uns zu sehen und jetzt weiß ich, wie lieb ich ihn habe. Ich kann nicht auf ihn verzichten. Es tut mir leid. Sie hat ihr Taschentuch herausgezogen und sich die Augen getrocknet. Sie hat sich energisch die Nase geputzt. Sie hat verneinend den Kopf geschüttelt. Ich war sehr unglücklich, hat sie gesagt. Mit meinem Mann ist es nie gut gegangen. Ich hätte ihn verlassen, wenn ich nicht das Kind bekommen hätte. Er ist kein schlechter Kerl und auf seine Weise hat er mich gern. Aber wir haben uns nichts zu sagen. Ich habe mich angestrengt, in etwa so zu sein, wie es ihm gefällt. Und dann hatte ich es satt und habe es sein lassen. Er war am Anfang sehr böse und hat mir entsetzliche Szenen gemacht. Doch dann hat er es aufgegeben. Und wir haben uns in Ruhe gelassen. So ist es gewesen. Sie hat meine Hände genommen und sie fest gedrückt. Ihr Lächeln ist schüchtern gewesen und traurig. Und vielleicht hat sie sich gefragt, ob wir uns auf die Wange küssen sollten. Ich habe mein Gesicht dem ihren genähert und wir haben uns geküsst. Einen Augenblick lang habe ich den Geruch ihres kalten Gesichts gerochen. Während wir die Treppe hinuntergingen, hat sie zu mir gesagt, schade, dass ich die Kleine nicht gesehen habe. Ich habe mich gefragt, wann Alberto auszieht. Ich hatte jetzt das starke Bedürfnis, dass er bald ginge. Doch es hat nicht so ausgesehen, als wolle er sich entscheiden. Einige Tage nach Giovannas Besuch bin ich nach Mauna, um die Kleine wieder abzuholen. Ich habe meiner Mutter sagen wollen, dass wir uns trennen, Alberto und ich. Doch als ich sie dann gesehen habe, habe ich nichts gesagt. Mit der Kleinen auf dem Arm bin ich wieder abgefahren. Während wir im Bus die Straße zwischen Weinbergen und Hügeln entlang gefahren sind, habe ich die Kleine fest auf dem Schoß gehalten und versucht, mir die Zeit vorzustellen, wenn ich mit ihr allein sein würde. Meine Mutter hatte ihr zwei Zöpfchen geflochten und eng um den Kopf gewunden, und ihr nacktes und mageres Gesicht hatte nun einen neuen Ausdruck, scharfsinnig und schwermütig zugleich. Mir war, als wüsste sie, was geschehen war. Sie hat auf meinen Knien gesessen und einen Keks zerbröselt und ab und zu ein Stückchen davon in den Mund gesteckt. Sie hat noch nicht sprechen können, aber so ausgesehen, als ob sie alles genau versteht. Ich habe Francesca angerufen und sie ist zu mir gekommen. Ich habe sie gefragt, ob sie Lust hätte, eine Reise mit mir und dem Kind zu machen. Sie hat gesagt, wir könnten nach Sanremo ins Hotel Bellevue fahren. Sie hat angefangen, vom Hotel Bellevue zu erzählen, wo am Samstag heißes Eis serviert wird. Ich habe sie gefragt, was heißes Eis sei, und sie hat es mir erklärt. Es ist ein Eis, über das kochend heiße Schokoladensoße gegossen wird. Sie hat im Zugfahrplan nachgesehen und eilig alles organisiert. Diesmal bin ich es, die den Koffer packt. Als Alberto zurückkam, packte ich Koffer, und er stand stumm dabei und sah zu. Ich habe ihn um Geld gebeten, und er hat es mir gegeben. In Sanremo ist es sehr windig gewesen. Zu Anfang haben wir nur ein Zimmer gehabt, doch Francesca hat nachts das Weinen der Kleinen nicht ertragen können. Darum hat sie dann ein Zimmer für sich genommen. Sie hat sich mit Leuten aus dem Hotel angefreundet, ist Bootfahren und abends tanzen gegangen. Ich bin mit der Kleinen auf dem Zimmer geblieben, bis sie eingeschlafen war, und dann bin ich ein wenig in den Salon hinuntergegangen und habe gestrickt, hatte aber keine Ruhe, weil die Kleine aufwachen und schreien konnte, ohne dass ich es merkte. Also bin ich wieder hinauf und habe mich hingelegt. Wenn Francesca heimgekommen ist, hat sie leise an meine Tür geklopft. Und ich bin in ihr Zimmer und habe mir angehört, was sie alles gesagt hatten auf dem Ball und wer da war und wer nicht. Am 17. November ist die Kleine krank geworden. Sie war den ganzen Tag unruhig gewesen und hatte nichts essen wollen. Es war ein Samstag und es gab das berühmte heiße Eis. Und ich hatte es auch damit versucht. Sie hat alles ausgespuckt und geschrien, und da habe ich auf einmal die Geduld verloren und ihr fest auf die Hände geschlagen. Sie hat geschrien und ich habe nicht mehr gewusst, was ich tun soll. Sie hat das Lied vom Roald Dagobert nicht hören wollen. Sie hat ihr Kamel nicht gewollt. Sie wollte nichts. Sie hatte 39 Fieber. Ich habe sie schaukelnd im Zimmer umhergetragen und mich gefragt, was es sein mochte. Ich war sehr erschreckt, aber unter diesem Schrecken war das Gefühl, dass die Kleine genesen und Francesca mich auslachen würde. Dann ist der Arzt gekommen. Es war ein rothaariger, junger Mann mit sommersprossigem Gesicht. Er hat gesagt, er verstehe nicht recht, um was es sich handle, sehe aber keinen Grund, sich zu sehr zu beunruhigen. Er hat ihr ein Bromepräparat verschrieben, sich verabschiedet und versprochen, früh am Morgen wiederzukommen. Ich habe sie geschlagen. Um 3 Uhr morgens hat die Kleine entsetzlich zu schreien begonnen. Sie war blau im Gesicht und hat plötzlich in einem Schwall das bisschen Eis wieder herausgewirkt, das ich ihr mit Gewalt eingeflößt hatte. Das Zimmermädchen ist gekommen und die Dame aus dem Nebenzimmer, und sie haben mir gesagt, ich soll ihr einen Kamilleneinlauf machen. Ich habe sie geschlagen. Während ich den Einlauf vorbereitet habe, ist Francesca gekommen. Ich glaube, sie war betrunken. Sie hat sich bei dem Zimmermädchen einen starken Kaffee bestellt. Francesca hat gesagt, seid ihr alle verblödet, seht ihr denn nicht, dass sie sehr krank ist? Es muss sofort ein Arzt her. Daraufhin hat ihr das Zimmermädchen erklärt, dass der Arzt schon da gewesen sei. Doch Francesca hat gesagt, dass es in Sanremo nur einen guten Arzt gäbe, den Arzt der Contessa. Dann ist sie losgegangen. Ich habe sie geschlagen. Ich bin allein zurückgeblieben mit der Dame, die gesagt hatte, ich solle einen Kamelleneinlauf machen. Ich habe ihr fest auf die Hände geschlagen. Sie war eine Frau mit einem dicken, faltigen Gesicht und in den tiefen Furchen klebten Puderreste. Sie hat eine Art Kimono getragen und mit einem starken deutschen Akzent gesprochen. Ich habe sie geschlagen. Ihre Anwesenheit war eine große Erleichterung für mich. Sie hat gesagt, es handele sich bestimmt um Magenbeschwerden. Einer ihrer Söhne hätte als Kind auch so etwas gehabt. Alles genau wie bei meiner Kleinen. Und jetzt sei er ein großer Junge. Er habe sein Ingenieurexamen gemacht und sich verlobt. Dann ist Francesca mit dem Arzt der Contessa gekommen. Er hat gesagt, Brom nütze überhaupt nichts und der Einlauf genauso wenig, es sei alles falsch. Er hat ein neues Rezept ausgeschrieben und mich lange über die Kleine ausgefragt. Francesca hat gesagt, glaubst du nicht, dass man Alberto benachrichtigen sollte, ihm ein Telegramm schicken? Es ist seine Tochter. Ja, habe ich gesagt, aber vielleicht geht es der Kleinen besser. Ich habe sie geschlagen. Ich habe ihr fest auf die Hände geschlagen. Ich habe ihre großen braunen Augen angeschaut und mir schien, als wüsste sie alles, alles von mir. Ihre Augen waren müde und erloschen. Solch ein Blick ist mir entsetzlich erschienen im Gesicht eines kleinen Mädchens. Ein bitterer und abwesender Blick, ohne Vorwurf, aber auch ohne Mitleid. Es waren die Augen eines Menschen, der von niemandem mehr etwas verlangt. Um 10 Uhr abends ist die Kleine gestorben. Francesca hat mich in ihr Zimmer gebracht. Ich habe mich auf ihr Bett gelegt und etwas Kaffee getrunken. Ich habe die Augen zugemacht. Doch da war etwas, was ich nicht fortschieben konnte. Es war das Gesicht der Kleinen, wie sie mich einen Augenblick lang angesehen hatte, als ich sie in meinen Armen wiegte. Die Augen waren bitter und gleichgültig. Dann sind mir nacheinander alle Kleider und Spielsachen der Kleinen eingefallen. Das Kamel, der Stoffball, das Gummikätzchen, die Schürze mit Schneewittchens, 7 Zwergen, die Gummistiefelchen. Ich habe daran gedacht, was sie gegessen hat und welche Worte sie sagen konnte. Dann bin ich eingeschlafen und habe geträumt. Ich ging auf eine Straße. Doch plötzlich bin ich mit der Stirn gegen eine Wand geschlagen und schreiend aufgewacht. Die ganze Nacht habe ich im Dunkeln geschrien, das Gesicht ins Kopfkissen gedrückt. Um 5 Uhr morgens ist Alberto eingetroffen. Er hat den Koffer fallen gelassen und war neben mir. Er schluchzte mit dem Kopf auf meine Schulter. Und dieser hagere Kopf mit den grauen Locken, der so schwer auf meiner Schulter lastete, schien mir das Einzige zu sein, was ich brauchte. Alberto ist sehr gut zu mir gewesen. Zu Anfang haben wir nie von der Kleinen gesprochen. Doch dann haben wir begonnen, von ihr zu sprechen. Und er hat mir gesagt, vielleicht tue es mir gut, lange mit ihm über das Kind zu sprechen. Und er hat gesagt, wir würden wieder ein Kind haben. So haben wir Liebe gemacht. Und nach habe ich begonnen, an die Zeit zu denken, wenn ich mein neues Kind haben würde. Ich habe daran gedacht, wie ich es stillen und in meinen Armen wiegen würde. Wir waren immer allein in unserem Haus und ich habe jetzt verstanden, wie eine Frau und ein Mann zusammenleben. Er ist nie ausgegangen und ich habe in jeder Minute gesehen, wie er lebt. Ich habe gesehen, wie er morgens aufgestanden ist und den Kaffee getrunken hat, den ich ihm gekocht hatte. Wie er Anmerkungen in die Bücher geschrieben und über dem Überseekoffer gebeugt hantiert hat. Es ist meine Schuld. Wir haben gemeinsam im Arbeitszimmer geschlafen und Liebe gemacht und lange, lange im Dunkeln wachgelegen. Und ich habe seinen ruhigen Atem im Dunkeln neben mir vernommen. Meine Schuld. Es ist meine Schuld. Er ist gut zu mir gewesen und ich habe jetzt verstanden, wie süß die Zärtlichkeit eines Mannes sein kann. Meine Schuld, wenn ich nicht einmal jetzt mit ihm zufrieden sein kann. Wenn wir Liebe gemacht haben, habe ich immer noch diese Angst gehabt, er fände es langweilig, mit mir Liebe zu machen. Und jedes Mal, wenn ich ihm etwas sagen wollte, habe ich lange vorher darüber nachgedacht, um zu prüfen, ob es langweilig ist oder nicht. Du wirst nicht mehr fortgehen, Alberto. Nein, ich werde nicht fortgehen, hat er gesagt. Du wirst den Überseekoffer wieder auspacken. Ja. Soll ich dir beim Auspacken helfen? Nein. Ich habe gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass du so gut zu mir bist. Ich hätte nicht erwartet, dass du mir helfen willst. Mir schien, als hättest du die Kleine nicht besonders lieb und mich auch nicht. Ich habe geglaubt, du hättest nur Giovanna lieb. Er hat leise zu lachen begonnen und gesagt, manchmal kommt es mir so vor, als hätte ich niemanden besonders lieb. Nicht einmal Giovanna? Nicht einmal sie, hat er gesagt. Jetzt sehe ich sie seit Monaten nicht und denke wenig an sie. Und wenn sie zurückkommt, wirst du dann wieder ausziehen wollen? Ich weiß nicht, hat er gesagt. Schon möglich. Er hat sich umgedreht und ist eingeschlafen. Ich bin lange wach gelegen und habe gedacht, es hat keinen Sinn, diesen Mann um Hilfe zu bitten. Es ist dumm, überhaupt etwas von diesem Mann zu verlangen. Ich werde es niemals wissen. Und ich habe jetzt gewusst, dass auch Giovanna nichts von ihm verlangen kann. Ich habe sein schlafendes Gesicht betrachtet, seinen regungslosen Mund ohne Antwort. Ich werde niemals wissen, was er wirklich will. Ich werde es niemals wissen. Dann habe ich begonnen, an den Revolver zu denken. Auguste ist selten zu uns gekommen, weil er ein Buch über das Ende des Christentums zu Ende bringen wollte. Alberto hat ihm seine Anmerkungen vorgelesen und von seinem Buch gesprochen, das er zusammenstellen wollte. Aber Auguste ist zerstreut gewesen. Er saß lieber bei mir und hat zugesehen, wenn ich Hemden gebügelt habe, und ich habe an den Tag gedacht, an dem wir zusammen spazieren gegangen waren und es windig war und ich geglaubt habe, wir würden später einmal Liebe machen. Zu spät. Ich habe sein Gesicht betrachtet und mir schien, als gliche er mir ein wenig und halte die Augen auch immer starr auf den großen, dunklen Brunnenschacht gerichtet, den er in sich hat. Es ist zu spät. Und deshalb habe ich gedacht, wir wären vielleicht glücklich gewesen, wenn wir Liebe miteinander gemacht hätten. Und er hätte mich verstanden und mir geholfen. Es ist zu spät. Ich bin zu müde. Ich habe mir gesagt, dass es im Leben eines Menschen vielleicht nicht nur Liebe oder Kinder gibt, sondern dass man hunderterlei Dinge tun kann, sogar ein Buch über den Ursprung des Christentums verfassen. Ich habe gedacht, wie arm mein Leben ist und dass es zu spät ist, etwas zu ändern. Und am Grund aller meiner Gedanken habe ich immer den Revolver gefunden. Ich habe ihm in die Augen geschossen. Er hatte mir gesagt, ich solle ihm eine Thermoskanne mit Tee für die Reise vorbereiten. Ich habe zu ihm gesagt, sag mir die Wahrheit. Und er hat gesagt, welche Wahrheit? Und ich habe gesagt, ihr fahrt zusammen weg. Und er hat gesagt, wer zusammen? Ich habe die Thermoskanne in der Hand gehalten und ich habe sie auf dem Schreibtisch abgestellt. Er hat laut gelacht und hat sich umgedreht, um zu sehen, ob ich auch lache. Ich habe ihm in die Augen geschossen. Meine Füße waren kalt und nass und die offene Stelle an der Ferse hat bei jedem Schritt wehgetan. Die Straßen haben menschenleer geglänzt im stillen Regen. Ich habe Lust gehabt, zu Francesca zu gehen. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist ihr Gigolo da. Ich bin wieder nach Hause. Als ich in der Küche war, ist mir klar geworden, was ich tun würde. Es war leicht und ich habe keine Angst davor gehabt. Mir ist klar geworden, dass ich nie mit dem Mann mit dem olivfarbenen Gesicht hinter einem Schreibtisch reden würde. Und das hat mich unglaublich erleichtert. Mir ist klar geworden, dass ich mit niemandem mehr reden würde. Ich habe an dem Marmortisch in der Küche gesessen und es ist mir nicht gelungen, mein Ohr vor der Stille zu verschließen. Aus dem Spülstein ist ein kalter, übel riechender Hauch emporgestiegen und der Wecker auf dem Schrank hat getickt. Ich habe Feder und Tinte genommen und angefangen, ins Haushaltsbuch zu schreiben. Und auf einmal habe ich mich gefragt, für wen ich schreibe. So ist es gewesen. Hörspiel nach dem Roman Estato Cossi von Natalia Ginzburg aus dem Italienischen von Maja Pflug. Es sprach Angela Winkler. Technische Realisation Jutta Liedemitt und Angelika Körber. Regieassistenz Andrea Ghetto. Bearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1996.